Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 527 an Goethe, Jena, den 23. Oktober 1798. Es ist schade, dass Sie diese letzten schönen Tage nicht noch in Jena ausgewartet haben. Es geht uns darin ganz wohl, ob ich gleich in meiner Arbeit nicht so schnell fortrücke, als ich dachte. Die Umsetzung meines Texts in eine angemessene, deutlich und maulrechte Theatersprache ist eine sehr aufhaltende Arbeit, wobei das Schlimmste noch ist, dass man über der notwendigen und lebhaften Vorstellung der Wirklichkeit des Personals und aller übrigen Bedingungen allen poetischen Sinn abstumpft. Gott helfe mir über diese Besogne hinweg. Übrigens konnte es nicht fehlen, dass dieser deutliche Theaterzweck, auf den ich jetzt losarbeite, mich nicht auch zu einigen neuen wesentlichen Zusätzen und Veränderungen veranlasst hätte, welche dem Ganzen zuträglich sind. Ich habe seit Ihrer Abreise nichts vorgenommen als meine Arbeit und nichts gesehen als meine Familie, kann Ihnen also heute nichts Neues noch sonst Erbauliches schreiben. Wenn Sie etwas in Erfahrung bringen, so lassen Sie mich's ja wissen. Leben Sie recht wohl. Meine Frau empfiehlt sich an Meiern. Schöne Grüße. SCH. Beiliegenden Almanach bitte an Herdern abgeben zu lassen.